Dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es haben gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Bäder, die ihnen der Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle die